Sollte diese für Dienstag einberufene Demonstration nicht gestattet werden, so haben wir bei uns beschlossen, dass unmittelbar nach Verbot der Demonstrationen über Kampfaktionen gegen dieses Demonstrationsverbot beraten wird und darüber entschieden wird, um dort gemeinsame Aktionen zu beschließen und in der ganzen Bundesrepublik durchzuführen.